ich sie dann haben wollt. Na, ihr wisst schon. Himmel und Hölle ist dieses Weib. Himmel und Hölle brennt sie mir auf den Leib. Himmel und Hölle, mal so, mal so. Aber mal im rechten Maß macht die Sache Hölle Spaß. Es sind ihre Augen, die heizen mir ganz schön ein. Na, ihr wisst schon. Und dann hat sie mich heiß gemacht. Sie war so ein Kätzchen, so auf die sanfte Tour. Na, ihr wisst schon.